Abschnitt 6 aus Androgyne von Stanisław Przybyszewski. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Es vergingen viele Tage und Nächte. Er hatte sich eingeschlossen und ließ niemanden zu sich ein. Er hatte Angst, auf die Straße zu gehen, denn er wusste, dass er sie treffen würde. Und er wusste, dass auch sie ihn suche, dass sie herumirre und ihn suche, wie er sie gesucht hatte. Und wenn es wieder dämmerte und er ausgehen musste, dann schlich er langsam an den Häusern und an Alleebäumen entlang. Jedes geringste Geräusch ängstigte ihn. Der Widerhall von fernen Schritten schreckte ihn hoch, denn alles, was ihn umgab, eine ganze Welt von Gedanken und Erinnerungen, die ganze Welt hinter ihm war sie. Er wusste nicht, weswegen er sich so ängstigte. Er fühlte nur, dass, wenn er sie wieder träfe, sich etwas Fürchterliches ereignen müsse. Und nie hat er sich nach ihr so gesehnt, nie sich so gequält. Wenn die Welt taub wurde, in unermesslicher Stille, aus den Sternenkelchen die leise Gnade des Lichtes aufblühte und sich niedergoss, wenn zwischen dem Geäst der Kastanienbäume die Trauer des Mondes blutete, dann, ach, dann streckte er im verzweifelten Schrei die Hände nach ihr. Seine Seele erstarb im wilden Krampf und er kroch zu ihr, denn es war ihm, als müssten die Entfernungen weichen und sie, umströmt von dem köstlichen Duft der herrlichsten Blumen, die er in seinen Träumen erlebte, umkleidet von dem überirdischen Zauber blauer Himmelspracht, werde zu ihm niedersteigen und mit ihren leuchtenden Händen seine fieberkranke Stirn pressen, ihn an sich ziehen und streicheln und küssen. Oder anders, sie werde über ihn niederströmen mit der unfassbaren Gnade der Stille und Ruhe, werde sich in ihm ergießen mit dem Vergessen und in seiner Seele das hohe Lied weiser Träume anstimmen. Anders noch, sie wird über ihn kommen mit dem gedämpften Widerhall ferner Glocken, die in seiner Seele ihm die grünen Teppiche seiner Muttererde bereiteten, das Herz ihm trunken machen und an dem Glanz herrlicher Kindheitserinnerungen, als er noch auf dem Schoß der Mutter die Wunder träumte, die in der jungfräulichen Brust schlummern, auf das Lied horchte, das ihm der heimatliche See in der gespenstischen Mitternachtsstunde sang und zu den Vögeln hinaufsah, die über den geheimnisvollen Gräbern regungslos ihre schweren Flügel breiteten und in Gärten herumirrte, kostbar von schwarzen Bäumen, an denen ungeheure Dolden von schweren goldenen Blüten herabhingen. Er sehnte sich nach ihr und er hatte sinnlose Angst, sie wiederzusehen. Einmal glaubte er, sie durch das Fenster zu sehen. Sie presste ihr Gesicht an die Scheiben und sah ihn an mit Augen wie ein ersterbendes Doppelgestirn. Das war ein Schmerz, der keine Kraft mehr hatte, aufzuschreien oder zu stöhnen. Nur ein veräscherter, sterbender Feuerscheid auf dem Herd. Nur das letzte Aufprasseln der Totenkerze am Katafalk, von dem man bereits den Sarg geborgen hat. Nur das letzte Aufatmen vom Wind, der auf die Erde niederfiel und gebrochen durch die herbstlichen Stoppelfelder hinkeucht. Er sah hin im tiefsten Schreck, wich zurück. Nur die Augen blieben schmerzlich haften an dem durchsichtigen Gesicht und ihrem verendenden Doppelgestirn. Er stützte sich zitternd an der Wand. Wie ein Totenlaken flog etwas an seinen Augen vorüber. Und alles verschwand plötzlich. Mit unsagbarer Angst starrte er in die tiefste Nacht der Vorstadt. So vergingen Tage und Nächte, bis endlich der Schmerz brach und er die kranke Sehnsucht überwältigte. Er musste ihr nur noch etwas zum Abschied sagen, sein letztes Lied herausschreien. Als er auf die Estrade trat, sah er niemanden, er fühlte nur den heißen Atem einer tausendköpfigen Menge. In seinen Augen flimmerte das grüne Licht riesiger Leuchter. Eine Sekunde lang erzitterte sein Gehirn mit dem Gedanken an sie. Er wollte hinsehen, wo sie saß, wo sie sitzen musste. Er fühlte ihren Blick flackernd auf sich irren. Aber plötzlich verschwamm alles und eine unsagbare Ruhe breitete sich in seiner Seele aus. Die Ruhe und Stille vor der Schöpfung. Unter seinen Händen strömte ein übermenschlicher Gesang. Er saß auf dem Golgatha zu den Füßen der aufs Kreuz gespannten Menschheit. Wie ein Orkan wälzten sich über seine Seele Jahrhunderte von Qualen und grässlicher Martyrin. Eine ganze Ewigkeit von Verdammnisleiden, zuckender Schreie nach Erlösung, höllischer Flüche und heulender Krämpfe nach einer Sekunde von Glück. Das ganze Leben des Seins feierte in seiner Seele eine düstere Messe voll entsetzlichen Grauens. So saß er zu Füßen des Kreuzes und starrte in die finstere Nacht, über ihm die Sonne mit schwarzem Flor umhängt. Er schlug mit rasender Faust gegen die Himmelspforten, fluchte dem Schicksal, das ihn leben, sich in Not wälzen, sich mit Ekel und Abscheu bespeien und tief in der Hölle ewig hungriger Dämonen der Sinne verfaulen ließ. Ohnmächtige Wut der Rache heulte in seinem Gehirn. Ohnmächtiges Verlangen nach Vergeltung kocht in seinem Blut. Und aus der heiseren Kehle riss sich ein grässlicher Schrei heraus. Wo ist das Ende und wo der Anfang? Wo ist die Ursache, wo das Ziel? Er ging mit dem irren Stern auf der Stirn und führte mit einer blutigen Fackel eine kranke, entsetzte, vor Furcht bebende Menge hinter sich. Durch das Dickicht der tiefsten Nacht arbeitete er sich blutüberströmt hindurch unter allen gespenstischen Schrecken hinab in die unterirdischen Gänge, wo unbekannte, erträumte, dunkel geahnte Schätze verborgen liegen. Er geht voran, stolz und unzugänglich, aber sein Herz zerwühlt die Angst und Verzweiflung. Werde ich sie finden können? Ich habe sie der Menge versprochen. Wie lange werde ich noch herumirren? Und im Nu war er das Allsein, das in Millionen von Sternen zerbarst, in Milliarden von Getiergattungen sich verkörperte und wieder zu einer Einheit in ihm wurde. Eine Unendlichkeit von Gefühlen, eine Unendlichkeit von Schöpfungen und Erden. Eine ungeheure Sonne trug er in seiner Brust, ging, flog in die Höhe, höher und höher, verlor das Bewusstsein seiner Allmacht, seines Willens und Seins. Weiße Flügel breitete er von einem Pol zum anderen und schwebte in schweren Grübeln über der Welt. Es brach der Zorn und der Schmerz des Lebens. Das Leiden erstarrte und die Sehnsucht, denn in der Dämmerungsstunde schlief die Erde, und in der Tiefe wogen die Getreidefelder in träumender Trunkenheit, und in der Tiefe dämmert gespenstisch das öde Brachgefilde, und in der Tiefe schrecken auf dunklen Sümpfen flackernde Irrlichter. Ach, in der Tiefe breitet sich in dem schwarzen Abgrund des Sees der Himmel, und aus seinem Grund blühen herauf blasse Sterne und weben auf der glatten Fläche den stillen Zauber versunkener Kirchen. Sehnsucht umfing schwer und drückend sein Herz. Und wieder schritt er dahin. Er, der erdgeborene Sohn, ging voran mit dem heiligen Glauben, dass er die Erlösung bringt. Aber mit tiefstem, traurigsten, weltvergessenen Schmerz wusste er, dass man ihn werde kreuzigen lassen. Er schleppte sich seinen Todesweg hin mit blutenden Füßen, blutiger Schweiß trat ihm auf die Stirn und in seiner Brust ein Gehenna von Qualen. Er fühlte, dass er etwas auf den Armen trage. Er trug es andächtig und mit unendlicher Sorgsamkeit. Aber er sah niemanden. Und plötzlich etwas wie das Rauschen eines Kleides im Zimmer, wie das Leuchten eines heißen, verlangenden Augenpaars. Er schrak hoch. Nein, nein, das war kein Traum. Kein Traum mehr. Sie war es, sie, leibhaftig sie. Sie stand an der Wand und atmete tief. Sie sahen sich an, erschreckt, stumm, zitternd. Ich bin zu dir gekommen, flüsterte sie. Ich bin gekommen. Die Sehnsucht und das Verlangen zerfraßen meine Seele. Und sie sank in seine Arme. Ende von Abschnitt 6.